Kundgabe 5756. Empfangen durch Bertha Dudde am 28. und 29.08.1953. Vaterworte. Suche zuerst das Reich Gottes. Vertrauet auf mich und sorget euch nicht, denn alle eure Sorgen nehme ich auf mich, so ihr mich darum bittet. Doch tuet auch ihr, was ihr für mich tun könnet. Leistet gern und willig die Arbeit für mich, die ich euch auftrage, weil sie von Menschen ausgeführt werden muss. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, und dennoch müsstet ihr Menschen dieser Welt es euch zu erringen trachten, und es soll einer dem anderen helfen, wenn er nicht den Weg findet in mein Reich. Also müsstet ihr Menschen auf Erden, wenn ihr mir dienen wollet, die Mitmenschen führen, weil ihr schon den Weg kennet, den sie sich aber erst suchen müssen und dazu eure Hilfe brauchen. Es ist dies eine Arbeit, die eure Liebe zu mir und zu den Mitmenschen erfordert. Und diese Liebe will ich euch erwidern, indem ich euch helfe, so ihr in Not seid. Eure Not zu beheben, habe ich euch zugesichert mit den Worten: Suche zuerst das Reich Gottes. Alles andere wird euch hinzugegeben werden. Was auch so viel heißt als: Arbeitet für mich und mein Reich. Und ich werde euch dann als meine Knechte auch bedenken, wie ein guter Hausvater. Ihr werdet sorglos und unbeschwert durch das Erdenleben gehen können, so wie ihr euch nur die geistige Arbeit angelegen sein lasset, eure Mitmenschen auf den Weg aufmerksam zu machen, der in mein Reich führt. Nicht eine Stunde brauchtet ihr euch in irdischer Not zu befinden, so ihr euch nur vertrauensvoll an mich wenden möchtet, dass ich sie übernehme. Doch oft werdet ihr kleingläubig und wankelmütig. Oft drängt sich die irdische Welt zwischen euch und mich, und ihr findet nicht die Kraft, die uns trennende Wand zu durchbrechen. Euer Glaube ist schwach. Und darum weichen die Sorgen nicht von euch, und dann vergesset ihr auch meine Worte, die euch Hilfe verheißen, denen ihr aber Glauben schenken müsset, auf dass sich die Verheißungen erfüllen. Alles wird für euch erträglich sein, solange ihr die Verbindung mit mir aufrechterhaltet, solange ihr im Glauben lebet an mich und meine Liebe und aus diesem Glauben heraus euch mir anvertraut. Solange ihr also im rechten Kindesverhältnis steht zu eurem Vater, das euch seine Hilfe sichert in jeglicher Not. Es wird noch viel Leid über die Erde gehen, wo ihr diesen Glauben an mich beweisen müsstet. Ihr werdet noch oft in Bedrängnis geraten, weil euch mein Gegner ständig versuchet, weil er euch zu Fall bringen will und sein Bemühen ist, euren Glauben zu erschüttern, euch wankelmütig zu machen, auf dass er stets mehr und mehr auf euch einwirken kann. Lasset nicht den Versucher über euch triumphieren. Wendet euch in jeder Not des Leibes und der Seele an den Vater im Himmel, der nur wartet eures Rufes, um euch beistehen zu können. Glaubet mir, dass ich immer helfen will und jedes rechte Gebet Erhörung findet. Denn eine Verheißung lautet auch: Bittet, so wird euch gegeben. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Jedes meiner Worte dürfet ihr vollgläubig als zu euch gesprochen ansehen. Und jede meiner Worte dürfet ihr vertrauen, dass ich es auch einlöse. Und darum dürfte es für euch keine irdische Not geben, weil ihr, so ihr sie mir übergebet, ihrer ledig seid. Nur muss euer Glaube daran stark und unerschütterlich sein. Ein liebender Vater lässet sein Kind nicht vergeblich bitten. Er hilft, weil er sein Kind liebt. Das haltet euch immer wieder vor, dass ihr doch meine Kinder seid und dass ich eure Liebe und euer Vertrauen gewinnen will und darum nicht lieblos handeln werde an euch. Oft aber muss ich euch leise anstoßen, dass ihr nicht eures Vaters vergesset. Aber auch das ist Liebe, weil nur ich euch das höchste Glück bieten kann, weil ihr anderswo die Seligkeit nicht finden könnet und ich darum immer wieder eure Blicke abzuwenden suche von der Welt. Und, wenn Gefahr droht, euch auch unsanft anfassen muss, immer aber sofort zur Hilfe bereit, so ihr euch mir wieder zuwendet. Es ist ein Werben um eure Liebe, nicht aber mangelnde Liebe meinerseits. Denn auch mein Gegner suchet euch ganz zu gewinnen und er gibt euch irdische Güter, so ihr euch ihm zuwendet. Er versucht euch, ich aber suche euch und folge euch nach, denn ich will euch erheben, während er euch stürzen will. Vertrauet und glaubet, dass euch meine Liebe gilt und dass ihr jederzeit diese meine Liebe erfahren dürfet, dass ich immer zur Hilfe bereit bin, so ihr mich rufet. Amen.